Outfit ist mies. Flugticket bis. Von Frankfurt nach Japan mit Mantel von Prada an Audi am Riss. No picture this. Neuer Drop, neue Bricks. Volle Clips, volle Sticks. N.O. aus dem 12. Stock. Ich schwör auf meine Mutter, ich hab noch nie Merch geshoppt. Meine Bitch rock Birkin Bags, keine Birkenstocks. 40 Mille für ne Tasche, bin gestört im Kopf. Höre Arabesque, gebot Atlas S. Meine Batzen fetch, ich kopp Atates. Ja, die Duffelbags voll mit Kanada. 6 im Mathe-Test, aber Paravat. Wie viel Para in der Schublade steckt? Kann sein, dass mich SDK mit Schusswaffen weckt. Bring die Clubgage in der Schubkarre weg. Meine ganze Hood ist verdreckt, aber Outfit ist mies. Nach Japan mit Mantel von Prada an Audi am Riss. No picture this. Neuer Drop, neue Bricks. Volle Clips, volle Sticks. Vor meinem großen Hype war unser Social Life Flash. Broke Boys zu broke für Price Tags. Ich seh du machst mit deinem Oversized Ass. Europa weit Cash, oh I like that. Kein Spaß, ich bin fly wie ein Pelican. Ich bin in meiner Prime so wie Amazon. Shit, ich kann diesen Hype nicht mehr managen. Lass eine Marilyn Belly tanzen am Radisson. Mit der Gang in the Club durch die Menge rennen. Big Champ trägt sein Bart wie ein Taliban. Pop Bottles für die Charles, die in Zelle sind. Gib Gas, Lewis Hamilton. Outfit ist mies. Flugticket bis. Von Frankfurt nach Japan mit Mantel von Prada an Audi am Riss. No picture this. No picture this. Neuer